Ich hab gefühlt, was denn so ist, denke ich an dich, mein Kind, der weit du von mir bist. Wärst nun schon ein Jahr noch in mir, wann kommst du bitte wieder her? Holen des Meer, Möwen schreit, bring mit einem Gruß von mir, wo lügt das Meer so weit? Sagt ihm, dass bald kommt zurück, dass mein Kind, ein großes Glück. Kind, du hast mir lange nicht geschrieben, die Augen sind vom Weinen schon ganz rot. Kind, sag mir, wo bist du nun geblieben? Ich fürchte, mein Liebster ist schon tot. Manchmal stehe ich stundenlang am Meer mit blassen Wangen. Das kann man von Seemannsbräuten wirklich nicht verlangen. Du hast mir lange nicht geschrieben, ich muss doch wissen, wo mein Liebster ist. Kind, ich habe Mut, doch muss ich auch mal lieben. Kind, wo bist du nun verblieben? Alles wär gut, mein blonder Kind, nennst du mich auf Farbe, fremde Männer einmal mit. Glaub mir doch, ich weinte nicht mehr, wenn ich bei dir immer wär. Als deine Frau, tapfer und treu, möchte ich für dich leben und dich lieben immer neu. Bin ich doch so glücklich mit dir, sag lieber Kind, wann schreibst du noch? Kind, du hast mir lange nicht geschrieben, die Augen sind vom Weinen schon ganz rot. Kind, sag mir, wo bist du nur geblieben? Ich fürchte, mein Liebster ist schon tot. Manchmal stehe ich stundenlang am Meer mit blassen Wangen. Das kann man von Seemannsbräuten wirklich nicht verlangen. Kind, du hast mir lange nicht geschrieben. Ich muss doch wissen, wo mein Liebster ist. Ich habe Mut, doch muss ich auch mal lieben. Ach, Kind, wo bist du nun geblieben?